So, wer will was sagen? Naja, was man hier jetzt im Grunde sieht, ist, dass hier diese beiden Ereignisse halt in einer Gedenkstätte vereint sind. Ne? Also hier in der Mitte sozusagen Gedenken an die Gefallenen vom März 1920 und hier in der Mitte zentral den gefallenen Kämpfern von 1921 zum Gedächtnis. Und was man hier auf jeden Fall auch nochmal sieht, ist, dass die sozusagen alle um die Jahrhundertwende rum geboren sind. Also das heißt eben, also da lässt sich halt nochmal gut sehen, dass die alle Anfang 20 halt ungefähr gewesen sind. Ja, die Gedenkstätte ist übrigens ursprünglich auch so eingerichtet worden, also für beide zusammen. Ist jetzt nicht irgendwie im Nachhinein, die ist zu DDR-Zeiten wiederhergestellt worden, ungefähr im Originalzustand. Von den Nazis war das zerstört worden. Hier ist auch eine Frau noch dabei, ne? Das hat man ja seltener dabei, Martha Eisel. Das ist also aus der Zeit des Kapuzes. Ja, vielleicht nochmal zum historischen Geschehen zurück. Der wichtigste Tag in dem Zusammenhang, 28. April 1921. Max Hölz rückt hier mit einer Kampftruppe aus mindestens 300 Mann, wahrscheinlich waren es sogar mehr, das, also genaue Zahlen kann man da schwierig beziffern. Nach Ammendorf, da gibt es ein Munitionsdepot und militärische Geschichten sind hier, die man erbeuten kann, also eben ein Militärdepot. Er will das erobern, das kriegt er aber so nicht hin, setzt sich aber in der Stadt fest und dann beginnt halt seine übliche Kriegsführung. Also er sprengt öffentliche Gebäude, Banken und so weiter werden, wird nachgeschaut, ob man dann Geld, das ist immer das Erste, also wenn Max Hölz in die Stadt kommt, ist öfter Bank Geld zu erbeuten. Dann nimmt er ein paar Geiseln, sprengt ein paar Brücken und irgendwelche Anlagen. Nach seinen Äußerungen dient das dazu, den Feind zu verwirren und so weiter. Andere Leute halten das für systematische Zerstörung oder auch unsystematische. Jedenfalls bringt es nicht den gewünschten Erfolg. Und der Kurier, der nach den Leunawerken geschickt worden ist, kommt also mit leeren Händen zurück. Hölz bleibt nichts anderes übrig. Wenn man diesen Kampf irgendwie noch einen neuen Impuls geben will, dann muss man nach Halle reinkommen, muss man Halle irgendwie besetzen, das sich ja an einem Aufstand bislang nicht beteiligt hat. In Halle ist natürlich auch viel Militär und so weiter. Und er entschließt sich dann mit seinen Leuten von Ammendorf aus vorzurücken auf Halle. Und da läuft er praktisch in einen vorbereiteten Hinterhalt der Polizeitruppen, die seine Leute total zusammenschießen, aufreiben. Und damit ist der Zusammenhang nicht mehr gegeben. Die laufen dann in alle Winde. Hölz selber flieht Richtung Gröbers. Gröbers ist ein allgemeiner Sammelpunkt. Von Gröbers aus wollte eine autonome Gruppe, wenn ich es mal so nenne, so selbstständig operierende Gruppe, kommunistische Kampfgruppe, die aus Bitterfeld kam und der Anordnung der militärischen Leitung Folge geleistet hat, wollte zum Leunawerk. Kurz vorm Leunawerk allerdings kommt die Meldung, Leunawerk ist umzingelt und wird von der Polizei eingenommen. Also sind sie nicht mehr ins Leunawerk rein, sondern haben sich bei Gröbers gesammelt. Da flüchten jetzt eine Reihe von Leuten hin, unter anderem eben auch Max Hölz, der davon erfahren hat. Aber bevor Max Hölz Gröbers erreicht, hat die Polizei davon Wind bekommen und sendet da ein paar Leute aus. Die sagen, das sind Aufständische. Und die wollen die jetzt also hops nehmen. Und das wird zur größten Niederlage der Polizei in den mitteldeutschen Kämpfen. Vor Gröbers laufen sie nämlich in die Maschinengewehre, drei oder vier Maschinengewehre, gut vorbereiteter Arbeiterkampfgruppen und werden komplett aufgerieben. Allein da beim ersten Ansturm fallen 11 Polizisten, darunter auch Polizeioffiziere. Sie können die Toten erstmal nicht zurücknehmen, sie werden richtig in die Flucht geschlagen. Die Arbeiter bergen die Tote, die kommen dann in so eine Scheune. Ja, und dann kommt es zu diesem Zwischenfall, der eben auch in diesem Zusammenhang mitteldeutscher Aufstand gehört. Also erst nachdem die jetzt geschlagen sind, trifft Max Hölz ein. Max Hölz übernimmt dann das Kommando da wieder und zieht dann mit der Truppe weiter. Und das hatte ich dann erklärt, 2-3 Tage später ist er am Besenstedt und wird dort da dann aufgerieben. Die Toten bleiben da in so einer Scheune zurück. Und da gibt es so 2 Brüder, die irgendwie im Krieg da entsprechende Erfahrungen wohl gesammelt haben. Jedenfalls sagen die sich, naja, die haben ja vielleicht Goldzähne im Mund, die toten Polizisten. Und wozu brauchen die noch? Können wir also sozusagen selber verwenden. Und als sie schon dabei sind, fangen sie also an, diese Leichen zu bearbeiten. Also Augen ausstechen und solche Geschichten. Also Postmortem an den Toten. Die Polizei kommt wenig später nach Gröbers, kommt in diese Scheune und findet dann diese Kameraden von ihnen, die also entsprechend entstellter sind. Die werden gleich fotografiert. Es wird dann erstmal erzählt, die sind bei lebendigem Leibe gefoltert worden natürlich. Es werden sofort Postkarten davon gefertigt. Das spricht sich sofort rum. Die werden also gleich einen Tag später schon verteilt. Ein Typ wird bezichtigt, dass er da verantwortlich ist. Der wird hops genommen und gleich erschossen von einem Polizisten, der später auch vor Gericht gestellt wird. Der sagt, er wäre aufgebracht gewesen über die toten Kameraden und außerdem wollte der fliehen und hat er ihn erschossen. Er wird freigesprochen, da passiert da nichts. Es werden tatsächlich die beiden Schuldigen werden später gefunden oder herausgefunden und die werden dann vor Gericht gestellt und die kommen dann auch im Gefängnis ums Leben. Also das wird entsprechend ehrlich. Diese Fotos aber von diesen malträtierten Toten, diese Legende, dass da Polizisten lebendig zu Tode gefoltert worden sind, die geistert fast die ganze Zeit der Weimarer Republik noch durch die rechtsradikale Szenerie, die Deutsche Volkspartei und so weiter, liegt diese Postkarten immer wieder auf als Begründung, wie blutrünstig die Linksradikalen sind und so weiter. Also das bleibt also eine Problematik. In Gröber selbst wurde zu DDR-Zeiten eine Gedenkanlage eingerichtet, die sah also ähnlich aussieht, viel größer wie die hier eigentlich. Da lagen dann aber keine Toten drunter, sondern das wurden dann nur Grabsteine hingestellt, sodass man so eine Stelle hatte, wo man an dieser Sache gedenken konnte. 2011 war ich noch da, da gab es das noch, da waren auch noch Grenzen niedergelegt und vor wenigen Jahren wurde das abgerissen, weil da ja keine Toten liegen, das war ja einfach nur so eine Gedenkstelle. Und wir haben ja dann befreundeter Historiker-Freak sozusagen, der hatte mir den Hinweis gegeben, in Osmühle auf dem Friedhof hat der Pfarrer praktisch den Grabstein Asyl gewährt und so, dass die Grabsteine jetzt auf dem Friedhof liegen, also so an der Seite, die sind also insofern erhalten geblieben, weil da so ein lokaler Historiker sich dafür eingesetzt hat. Zu Max Hölz ist noch zu sagen, der war eigentlich die einzige wirklich fähige militärische Gestalt in dieser Auseinandersetzung auf linker Seite. Er hatte ja, hatte ich gesagt, seinen Ruf da schon 1920 beim Kapputsch im Vogtland begründet. Ein ziemlicher Haudegen, kann man ihn so bezeichnen. Und der hat gesagt, wir können diese Sache hier nur anfeuern und gewinnen, wenn wir bewegliche Kampfführung machen. Wir müssen also schneller sein als die Polizei. Und insofern ist er hier mit seinen Leuten los und hat erstmal Lastwagen requiriert, wie man das so schön nennt. Und er war tatsächlich schneller als die Polizei eine gewisse Zeit am Anfang dieses Aufstandes, weil er eben seine Leute schnell bewegen konnte. Er hatte kurzfristig ein Quartier in Helbra. Und das hat er dann nach ein paar Tagen aufgegeben. Und Helbra war also sein Quartier. Und da hat er dann zu DDR-Zeiten wurde dann dort eine Gedenkstätte, so ein Arbeiter mit einem Gewehr in der Hand und so stand er da. Und 2011 haben wir da so die Sachen mal uns versucht anzugucken, was noch da ist. Und in Helbra haben wir dann den Ort gefunden, so ein Park. Und das war auch klar, da musste der gestanden haben. Da war aber nichts mehr weit und breit. Es war alles abgebaut. Sonst sind die Gedenkstätten ja oft noch erhalten, auch wenn sie aus DDR-Zeiten stammen. Und dann haben wir da angerufen bei dem Bürgermeister. Wo ist denn das Denkmal geblieben und so weiter? Das hätte man mitschneiden sollen. Das war so, wo wir herkämen. Ja, wir kämen aus Berlin. Kümmern Sie sich doch um die Sachen, die in Berlin vor sich gehen. Hier in Helbra machen wir das auf unsere Art. Das Denkmal ist eben weg und fertig. Also der war da nicht ansprechbar auf diese Sache. Und dieses Jahr habe ich von einem Kumpel den Link gekriegt. Dieses Denkmal ist abgebaut. Die haben auch dieses Gewehr. Der Gewehr ist abgebrochen, aber es gibt da so ein Bergbaumuseum da jetzt in der Nähe. Und da haben sie dieses Denkmal irgendwo gefunden und haben sie jetzt da hingestellt, also ohne dieses Gewehr und auch ohne Hinweis, was das eigentlich mal ursprünglich war. Aber das steht da jetzt so als Bergmann in diesem Bergmanns Museum drin. Das finde ich auch so eine interessante, kuriose Geschichte, was mit diesen Denkmälern da so teilweise passiert ist. Ja, im Wesentlichen habe ich jetzt viel erzählt. Auf ein paar Sachen waren auch dabei, die ein wenig erhellend gewirkt haben. Ansonsten kann man mich ja fragen und wir bleiben ja auch dran. Gibt ja die große Broschüre zum Thema, hattest du gesagt, am Ende des Jahres. Und ja,